Und nun schreitet der Führer die Fronten der aufgestellten HJ-Formationen ab. Zuerst die blauen Jungs der Marine-Hitler-Jugend, dann zurück an der Front der Pommern, dann zu den Jungen aus der Pfalz und vor allem aus dem Saarland. Und das Lachen, von dem der Führer in seiner Rede sprach, dass es die Jugend wieder könne. Dieses freudige, strahlende Lachen liegt jetzt auf dem Gesicht des Führers, als er seinen Jungs, seinen Hitlerjungs in die Augen sieht.